Bauleiter Julius Streicher spricht zur Judenfrage. Wer ist es, der nicht haben will, dass in der Welt Friede sei? Es ist das Volk der Juden. Es ist jenes Volk, das aufgeteilt in allen Völkern von Schweiße und der Arbeit der anderen hat. Und weil das deutsche Volk in seinem Lande die Judenherrschaft brach, sollen die anderen Völker sich dazu bereit finden, diesem deutschen Volke den Todesstreich zu geben. In den Protokollen des Zionistenkongresses von Basel steht geschrieben, sobald ein nicht-jüdischer Staat es wagt, uns Juden Widerstand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn zum Kriege gegen ihn zu machen. Ich verspreche, in der Hitlerjugend allzeit meine Pflicht zu tun, in Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne. Das ist euer Stolz und uns allen eine große Freude und eine große Zuversicht. Heil Arbeitsbürger! Heil Deutschland! Ewigen Standpunkt des ewigen Werkes unseres Volkes aus, dass die Frau, die Kinder bekommen kann und die sie nun bekommen hat, die sie nun erzogen hat und die unserem Volk damit das Leben in die Zukunft geschenkt hat, wieder. Mehr getan. Sie hilft mit, den Tod unseres Volkes zu vermeiden. Was glauben Sie? Was alles würden diese Kameraden heute auf sich nehmen, wenn sie die Jahre des Aufbaus mit uns hätten neben dem Führer stehen dürfen? Sie sind tot und sie liegen unter dem Boden. Und wir anderen leben. Und wir anderen sind glücklich und sehen den Führer und hören den Führer. Und da sollten wir nicht so stolz sein und so dankbar. Um der Toten willen auch, dass wir dann auch die Kümmernisse auf uns nehmen. Schaut einmal, was für schäbige und erbärmliche Menschen müssten wir sein,